We'll be right back.

21.32 Uhr, HR3 Radioservice. A61, Speyer-Koblenz. Am Dreieck Nahetal sind die Abfahrt in Richtung Mainz in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten gesperrt. Ausweichempfehlung, die Anschlussstelle Bingen. Frank Lorber in der HR3, Club Night. Thank you. Wild Peach, I think I love you, but I wanna know for sure. Wild Peach, I love you, but I wanna know for sure. Wild Peach, I love you. Wild Peach, I think I love you, but I wanna know for sure. I love you. Welcome to the club! I'd like to play a little tune I just composed not so long ago. H3 Radioservice A61, Speyer-Koblenz. Am Dreieck Nahetal sind die Abfahrten in Richtung Mainz in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten gesperrt. Ausweichempfehlung, die Anschlussstelle Bingen. Frank Lorber in der H3, Club Night.

We'll be right back. Glover vom Omen in der HR3 Open Club Night. Jetzt aber erstmal dies hier. 22.30 Uhr HR3 Radioservice von Hessen. Keine Meldungen. Absolutely lovely stuff.

mit Frank Lorbeer aus dem Elben. Thank you. 23.30 Uhr, HR3 Radioservice von Hessen, keine Meldungen. Weiter geht's mit Frank Lorber in der HR3 Club Night. HR3 Club Night mit Frank Lorber. Da. in that bass. Turn my face to the place of the sun. I dance in tongues, tongues of spirit speaking myth, as I journey inside abyss, sweet, sweet abyss. So, ich sag dann schon mal tschüss. All my worries set aside while I ride these rhythms divine. Time and place vanish slow as I delve deeper inside myself. I journey inside. Ich hoffe, wir sehen uns nachher noch oben. Heute Abend im XS, Dan Curtin. Come with me on this journey into bliss deep. Kiss the sound that pounds your senses. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Clenches your body in a pleasure grip. Send your mind on a rhythmic trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip. I now sway at euphoria's threshold. Passion and fever no longer wish to control. I release and they rise to an ultimate high. I hope this feeling never subsides as I ride and ride these rhythms divine. Stelle noch ein ganz liebes Gruß ans Kollaps.